Nehmt das ernst, was immer du willst, wenn es dem Willen Gottes entspricht, wenn es dir in der Bibel verheißen ist, dann jage dem nach. Gib dich nicht mit weniger zufrieden. Nutze, was du hast und hör erst auf, wenn du ein Ergebnis hast. Wenn du einen Schritt weitergekommen bist, geh den nächsten Schritt. Und mach weiter. Entscheide einfach. So soll es sein. Und sei nicht zufrieden, bis deine Ergebnisse denen von Jesus gleichen. Sei nicht zufrieden, nur weil es dir gut geht. Sei nicht zufrieden, nur weil deine Rechnungen bezahlt werden. Sei nicht zufrieden, nur weil du keine schwere Zeit hast. Sei nicht zufrieden, bis dein Dienst so aussieht wie der von Jesus. Du sagst, ich bin doch nicht im Vollzeitdienst. Das ist schon dein erster Fehler. Ich dachte, dass Jesus durch dich leben darf. Ich dachte, nicht mehr länger du lebst, sondern Christus, der in dir lebt. Jesus hat nie aufgehört, den Menschen zu dienen. Verstehst du? Er dient den Menschen immer noch. Er möchte durch dich dienen. Du sagst mir damit nur, dass du dein altes Leben noch nicht niedergelegt und sein neues Leben noch nicht angenommen hast. Denn das ist viel größer und etwas viel Besseres. Sage ich damit, dass jeder in diesem Raum in die Vollzeitverkündigung gehen sollte? Ja. Reisen sollte? Ja, genau. Davon leben sollte? Auf jeden Fall. Warum nicht? Wäre das nicht viel produktiver für die Welt, wenn wir das alle täten? Tust du irgendetwas, das noch wichtiger wäre als das? Manche sagen vielleicht, du hörst dich an, als würdest du dich für eine sehr wichtige Person halten. Nein, bin ich nicht. Aber ich habe einen wichtigen Auftrag. Und jeder Christ sollte das tun. Es gibt für mich nichts, was noch wichtiger wäre, als was ich gerade tue. Wenn ich etwas Wichtigeres tun sollte, es gibt nichts Wichtigeres. Denn es geht hier um die Ewigkeit von Menschen. Ich rede hier nicht nur von Heilung. Ich rede von dem, wovon Paulus redet, von der neuen Schöpfung. Darum geht es. Das ist so anders als Religion wie Tag und Nacht. Tatsächlich sind es Gegensätze, denn Religion will dich nicht zur Größe Jesu aufwachsen lassen. Religion will dich kontrollieren. Karl Marx sagte, Religion ist Opium für das Volk. Ich stimme mit ihm überein, denn Religion schläfert dich ein. Du existierst nur noch, als wärst du unter dem Einfluss einer Droge. Aber das ist kein Christentum. Christsein ist Leben. Es ist fantastisch. Zum Beispiel, worauf immer du deine Hand legst, es ist gesegnet. Und das liegt an dem, mit dem du verbunden bist. Wenn Christus in dir und durch dich lebt, dann berührt er, was immer du berührst. Und was immer er berührt, lebt. Stimmt's? Es ist ganz einfach. Und es ist so anders. Das ist der neue Mensch. Das ist alles, was zählt. Im Kolosserbrief 3, Vers 9 schreibt Paulus, belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt. Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch unbeschnitten sein, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus alles in allen. Es heißt dort nicht, Christus bedeutet mir alles, sondern Christus ist in allen. Er spricht über Menschen. Weder Sklave noch Freier, weder Grieche noch Jude. Du musst verstehen, wer in dir ist. Christus ist in dir. Es geht nicht mehr um die Frage, ob Jude oder Heide, nur noch Christus. Er ist in dir und er lebt sein Leben durch dich. Wir sind ein neuer Mensch. Wir waren zwei, sind zusammengefügt worden. Nicht zwei, sondern ein neuer Mensch. Und dieser neue Mensch ist Christus Jesus. Das müsst ihr verstehen. In Römer 6, Vers 4 sagt er, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Mit anderen Worten, dein Leben jetzt sollte so vollkommen anders als früher sein. Dabei geht es nicht nur darum, dass sich dein Leben jetzt anders anfühlt als früher, dass das Gras jetzt grüner und der Himmel blauer ist. Das ist wunderbar, aber das ist nicht gemeint, sondern dass wir ganz anders leben sollten, dass Leute dich anschauen und sagen, du bist ganz anders und das will ich auch. Weil nicht mehr länger du handelst, sondern Christus handelt in dir. Damit bist du anders, ein vollkommen anderer Mensch. Römer 7, Vers 6. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, dem wir gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir in dem Neuen des Geistes dienen. Hört ihr? In dem Neuen des Geistes und nicht in dem Alten des Buchstabens. 1. Johannes 4, Vers 17. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Das ist der Grund, warum wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Dass wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Und nicht du hast dich so gemacht, wie er ist, sondern er hat dich so gemacht, wie er ist. Du hast ihm Erlaubnis gegeben, dich zu ändern, und er hat es getan. Es ist deswegen vollkommen gemacht, weil er es getan hast. Wenn du es getan hättest, hättest du es vermasselt. Möchtest du einen Beweis dafür? Wie lange versuchst du schon, deinen Sinn zu erneuern? Du gehst 3 Schritte vor und 2 zurück. Dr. Summerall sagte häufig, Glaube ist eine Entscheidung. Dein Glaube wird deutlich durch deine Entscheidungen. In jedem Augenblick, in jeder Sekunde zeigt jede Entscheidung, die du machst, deinen Glauben. Dein Glauben oder dein Unglauben, entweder dafür oder dagegen. Jedes Mal, wenn du dich entscheidest, ich werde mir diesen Film anschauen, anstatt mir eine Predigt anzuhören, dann hast du dich entschieden, deinen Sinn nicht zu erneuern. Also, ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Ich will euch nicht verurteilen oder euch in Gesetzlichkeit bringen. Denn nur Leute, die das nicht wollen, die nicht darin wandeln oder leben wollen, bezeichnen Disziplin als Gesetzlichkeit. Wenn du mit einem Sportler sprichst, der für Olympia trainiert, sagt er dir vielleicht, ja, ich stehe jeden Morgen um 3 Uhr auf, dann laufe ich erst mal 10 Kilometer, bin jeden Tag 1,5 Stunden im Fitnessstudio, ich achte auf meine Ernährung, ich esse viele leckere Dinge nicht, weil sie nicht zu meinem Training passen. Wenn du dann sagst, das ist ja wie Knechtschaft, wird er sagen, nein, das ist ein wunderbares Ziel. Ich freue mich schon drauf. Ich werde schneller und stärker in den Wettkampf gehen und ich werde andere besiegen, die, wie du, den Kampf nicht ernst nehmen, deren Sport darin besteht, sich von der Couch aus die Sportschau anzuschauen, die zu jeder Zeit nur leckeres Essen wollen. In diesem Wettkampf werde ich dich besiegen und vor dir ins Ziel kommen. Du sagst vielleicht, aber es geht doch nicht um Konkurrenz. Komm schon, sei nicht religiös. Paulus hat genau das gleiche Beispiel benutzt. Und du musst für dich entscheiden, was ist es dir wert? Noch hat die Welt keinen anderen Mann gesehen, der ganz vom Geist Gottes bestimmt wird, außer Jesus Christus. Und die Welt wartet darauf. Vor nicht langer Zeit sprach ich mit jemandem. Er stand genau hier vor mir. Nach dem Sonntagsgottesdienst kam er zu mir und sagte, die Welt braucht Menschen, an denen wir Jesus sehen können. Menschen, die mit Gott verbunden sind, die ohne Angst die Wahrheit aussprechen und sie demonstrieren können, so wie Jesus. Die Welt braucht sie, unsere Regierung, die Kirche, das Volk braucht diese Menschen. Er sagte zu mir, ich bete für dich jeden Tag, dass du so ein Mensch sein kannst. Und ich sagte, bitte bete weiter für mich, denn ich möchte so ein Mensch sein. In der Apostelgeschichte seht ihr, wie Menschen, die mit dem Geist Gottes gefüllt waren, die Welt verändert, sie auf den Kopf gestellt haben. Sie haben ihr bisheriges Leben aufgegeben und haben hundertfältig empfangen. Das taten sie aber nicht, indem sie zurück zum Tempel gingen, sich hinsetzten und sagten, lasst uns über Jesus reden, was die Schriften über ihn sagen, was die Psalmen über ihn sagen. Nein, sie haben einfach im Glauben gehandelt. Könnt ihr euch vorstellen, wie dramatisch der Bruch mit der Tradition gewesen sein muss für diese Männer, von denen wir in der Bibel lesen? Sie mussten vollständig mit dem Gewohnten brechen. An diese Umwälzung kommt am nächsten die Reformation vor ungefähr 500 Jahren. Als Martin Luther seine 95 Thesen an die Kirchentür in Wittenberg genagelt und damit eine Reformation ausgelöst hat. Zu Beginn wollte er gar keine Trennung von der katholischen Kirche. Er war einfach mit einigen Dingen nicht einverstanden. Und auf diese Weise wurden theologische Diskussionen eingeleitet. Er hängte die Thesen öffentlich an die Tür. Jeder konnte seine Sätze lesen. Und dann würde darüber diskutiert werden. So ähnlich wie eine Tageszeitung. Er hängte also 95 Thesen, 95 Fragen an die Tür und löste damit eine Reformation aus, die die Welt erschütterte. Und sich von der katholischen Kirche zu trennen, war eine ungeheure Sache. Denn jeder dachte, die katholische Kirche ist die Gemeinde Jesu. Wenn du dich von ihr trennst, dann trennst du dich von Gott. Wenn du die katholische Kirche verlassen hast, warst du schon auf dem Weg zur Hölle. Es war vorbei. Du warst dem Untergang geweiht. Versteht ihr? Wir nehmen das heute auf die leichte Schulter. Und was Sünde angeht, dann ist das heute nur ein Schulterzucken wert. Aber ich sage euch, wir sollten Gott danken, dass wir heute leben. Denn wenn wir in den Tagen Moses gelebt hätten und gesündigt hätten, hätte dafür ein Tier sterben müssen. Es hätte ein Tier, egal was du dabei empfunden hättest, für dich geopfert werden müssen. Vielleicht hättest du es sogar mit eigenen Händen machen müssen. Wir sagen heute, Sünde ist doch keine große Sache, aber es hat das Lamm Gottes sein Leben gekostet. Er musste sein Blut vergießen. Sünde ist nicht billig, es kostet immer. Und in der Zeit der Reformation hat es viel Mut verlangt, Martin Luther zu folgen. Wir haben schon von dieser gezogenen Linie gesprochen, die mutig überschritten werden muss. Sie setzten ein Kopfgeld auf Luther aus. Und nur weil er mächtige Freunde hatte, wurde er vor dem Tod bewahrt. An einer Stelle forderten sie ihn auf, zu widerrufen. Als sie dem Papst das erste Mal davon erzählten und dass der deutsche Mönch Martin Luther Probleme macht, sagte der nur, ach, das ist nur Martin, der ist bestimmt betrunken. Vermutlich beginnt unser Gottesdienst am Sonntag erst um 11 Uhr, weil Martin Luther auf diejenigen Rücksicht nehmen wollte, die am Samstagabend zu viel Alkohol getrunken hatten. Wobei ich nicht sage, dass es eine schlechte Idee ist. Die 11-Uhr-Sache, nicht das mit dem Alkohol. Die Kirche glaubte damals, wenn wir ihn zur Rede stellen, wird er wieder rufen und sich wieder eingliedern. Sie riefen ihn vor den Reichstag und forderten ihn auf zu widerrufen. Widerrufe und alles ist gut. Könnt ihr euch vorstellen, welche Stärke er brauchte, um dem standzuhalten, vor all diesen Leuten? Und ich bin mir sicher, er hörte den Gedanken, was, wenn ich Unrecht habe? Garantiert hat er das gehört. Er wusste, dass ihm Menschen folgen würden und dass er sie in die Irre führen würde, wenn er falsch liegt. Das hat ihm bestimmt mehr zu schaffen gemacht, als die Frage, ob er Recht hat. Wenn er Unrecht hatte, würde nicht nur er in die Hölle gehen, sondern er würde auch andere Christen ins Verderben stürzen. Einen wahren Mann Gottes bewegt die Frage mehr, welche Konsequenzen seine Lehre für andere Menschen hat, als für ihn selbst. Und als sie ihn aufforderten, zu widerrufen, sagte er, hier stehe ich. Da mein Gewissen in den Worten Gottes gefangen ist, kann ich und will nichts widerrufen, weil es gefährlich und unmöglich ist, etwas gegen das Gewissen zu tun. Und er tat es nicht und es kam zur Spaltung der Kirche. Deswegen können wir heute in dieser Form zusammen sein, können gemeinsam Abendmahl feiern. Wir brauchen keinen besonderen Mann, der es auf besondere Weise tut. Du darfst dein Brot selbst halten. Niemand anders steckt es dir in den Mund, weil deine Berührung es entweiht hätte. Das ist die Art von Menschen, die es braucht, um eine Reformation herbeizuführen, die uns Freiheit bringt. Weil es einen Menschen gab, der standhaft blieb, konnten wir eine Umwälzung erleben, die uns Freiheit gebracht hat. Das taten auch die Apostel damals. Sie waren allein, ohne Jesus. Ja, er war nochmal zurückgekommen und sie hatten ihn gesehen. Aber er war nicht da, um sie vor den Oberen zu verteidigen. Sie mussten sich selber von der Tradition trennen. Sie selber mussten sagen, das Blut von Ochsen und Ziegen ist nicht mehr wichtig. Könnt ihr euch vorstellen, wie stark sie sein mussten, um das zu sagen? Denn ihre Gegner hatten das Gewicht der Schrift auf ihrer Seite. Sie konnten sagen, hier steht schwarz auf weiß, welches Opfer du bringen musst. Wollt ihr behaupten, das stimmt nicht mehr? Nein, Jesus sagt das. Ein gefährliches Spiel, das du spielst. Denn wenn du falsch liegst und das Gesetz sagt, du liegst falsch, dann ist alles verloren. Die Jünger brauchten Mut. Und ihr müsst ähnlichen Mut aufbringen, um die Linie zu übertreten, die von der Religion zur neuen Schöpfung führt. Und es wird eine Generation geben, die sich als die Söhne Gottes offenbaren werden. Menschen, die aufwachsen zur Größe Jesu Christi in allen Dingen, die wie er reden und handeln, die seinen Charakter zeigen, sein Wesen und, ja, auch seine Kraft. Das Wichtige ist aber, dass Jesus beschreibt, weswegen man uns kennen wird. Nicht wegen der großen Wunder und Machttaten, sondern wegen unserer Liebe. Noch nicht mal für die Welt, sondern untereinander. Und gegen wen kämpfen wir am meisten? Gegeneinander. Er sagte, ich gebe euch den Frieden, den die Welt nicht hat. Ich gebe euch Freude, die euch die Welt nicht geben kann. Eure Liebe füreinander wird bemerkenswert sein und dafür wird man euch kennen. Für unsere Freude, unseren Frieden, unsere Liebe. Und trotzdem, die meisten Christen, die ich treffe, kämpfen eigentlich gegen jeden und verzeihen niemandem. Sie haben weder Freude noch Frieden. Und dann kommen sie sonntags zur Kirche und tun so, als ob alles wunderbar wäre. Tu einfach so, bis du es selber glaubst. Ich sage nicht, dass das nicht geht. Das geht. Du kannst dich selbst in den Glauben hineintäuschen. Aber es kommt ein Punkt, an dem wir es zugeben müssen. Ich kenne Schwierigkeiten, ich kenne Hindernisse, aber trotzdem wirst du keinen Menschen finden, der mehr Freude hat als ich. Ich habe einen Frieden, den du dir nur vorstellen kannst, wenn du ihn selber kennst. Und ich bin dabei, zu lernen, wie ich jeden Menschen lieben kann. Es ist das Größte, also braucht man auch länger. Jetzt schicke ich euch zum Mittagessen. Wir machen eine Pause bis 2 Uhr und machen dann weiter. Ich hoffe, ihr konntet bis hierher etwas damit anfangen. Thank you.